Ich kann kaum noch schlafen, weder denken noch essen. Die Gefühle, das Herz, du mich von innen auffressen. Aggression verbreitet sich im Raum, was ist los? Mein Körper fühlt sich anders an, innerlich bin ich tot. Die Wände kommen näher, die Panik, der Schock. Das Herz schlägt rasend, die Enge im Kopf. Ich gucke mich an, doch bin ich mir fremd geworden. Ich kümmere mich nicht weiter drum, doch hab immer noch die Sorge. Abends, wenn ich schlafe, hab ich Angst vor der Nacht. Ich hoffe jeden Tag, dass ich wieder aufwach. Ein Kribbeln im Kopf, dann Planlosigkeit. Das Suchen nach Streit, dann Plan ohne Leid. Der lebende Alltag, wie ich mal mag ich den Tag. Egal was kommt, ich bleibe stark. Ich zahl mit der warmen Träne meine Seele. Ich gucke nach hinten, nicht nach vorn, was ich sehe. Du bist stark, wenn du wieder aufstehst. Einmal kräftig schlafen, dich wieder auflegst. Wieder gehst, wieder kommst, keiner kann dich halten. Die Raps sind so stark, meine Fäuste zwei Naturgewalten. Du bist stark, wenn du wieder aufstehst. Einmal kräftig schlafen, dich wieder aufregst. Wieder gehst, wieder kommst, keiner kann dich halten. Die Raps sind so stark, meine Fäuste zwei Naturgewalten. Quäle mich seit Tagen, was ist los, Mann, verdammt. Ich hoffe jeden Tag, dass ich schaff, was ich kann. Im Rap hochzukommen, mein Weg dann zu gehen. Ein Leben in der Szene, mein Rap nachzugehen. MAV, Massaker, 2 Cheer, Kassler, ein Ziel. Wenn wir kommen, rappen wir und du verlierst. Ich will einfach nur leben, schlafen im Traum. Das, was ist der Traum, denn wir leben im Schlaf. Was denkst du, wenn du nix denken willst, dass du nix denken willst? Ich denke, das Leben ist ein Witz. Kein Geld zum Essen, kein Geld zum Leben. Was bringt das Leben, wenn du nix hast zu leben? Deswegen steh ich auf, kämpfe, packe meine Sachen. Ich hoffe, dass wir es in diesem Rap-Ding schaffen. MAV, Bruder, wir schaffen das schon. Irgendwann ist dieser Knoten gebombt. Du bist stark, wenn du wieder aufstehst. Einmal kräftig schlafen, dich wieder aufregst. Wieder gehst, wieder kommst, keiner kann dich halten. Die Raps sind so stark, meine Fäuste zwei Naturgewalten. Du bist stark, wenn du wieder aufstehst. Einmal kräftig schlafen, dich wieder aufregst. Wieder gehst, wieder kommst, keiner kann dich halten. Die Raps sind so stark, meine Fäuste zwei Naturgewalten.